Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die lieben Nachbarn. Erster Teil. Das Haus an der Friedrichstraße war ein Altbau, der im Lauf der Jahre Stockwerk für Stockwerk renoviert worden war. Auch die Waschküche machte einen guten Eindruck. Frau Grichting zeigte mir die Waschmaschine und den Tümbler, bevor ihr Blick auf den Steinboden wanderte. Hier lag Frau Sommermatte in ihrem eigenen Blut. Das ist meistens so, wenn man auf den Kopf fällt. Frau Sommermatter ist nicht auf den Kopf gefallen. Jemand hat sie geschlagen. Und dafür haben Sie Beweise? Nein, dafür habe ich Sie engagiert. Sie werden diesen Perren überführen. Und wer ist dieser Perren? Klaus Perren, ein Nachbar. Ein unmöglicher Mensch. Hält sich nicht an die Hausordnung und stellt den Frauen nach. Er hat Frau Sommermatter nachgestellt. Natürlich hat er das. Frau Sommermatter war Single. Eine attraktive Frau in den besten Jahren. Hier im Haus sind übrigens alle Single, bis auf mich. Mein Mann ist auf einer Weltreise zusammen mit unserer Tochter. Ich leide an Flugangst und zudem behagen mir fremde Kulturen nicht. Und jetzt langweilen Sie sich und denken sich Morde aus. Die Polizei unternimmt nichts. Da ist es die Pflicht von uns Bürgern, aktiv zu werden. Sie nahm einen Besen in die Hand und wischte damit den Fußboden. Ich fragte sie nach einem Vorschuss und sie drückte mir 200 Franken in die Hand. Das war genug, um in den dritten Stock zu gehen und Herrn Perren einen Besuch abzustatten. Sind Sie sicher, dass Ihnen niemand gefolgt ist? Wer sollte mir folgen? Ullmann zum Beispiel. Er ist hinter allen her. Ullmann lebt auch hier im Haus? Zweiter Stock. Ein widerlicher Geselle. Und was halten Sie von Frau Grichting? Verlogen und durch böse. Wer wohnt sonst noch im Haus? Frau Rinkenbach und Herr Tschumi. Tschumi hat die Dachwohnung. Frau Rinkenbach, die Wohnung nebenan. Und wo wohnte Frau Sommermatter? Im zweiten Stock, die Wohnung neben Ullmann. Sie steht leer. Es gibt Gerüchte im Haus, dass Frau Sommermatter ermordet wurde. Das sind keine Gerüchte, das ist eine Tatsache. Und wer hat Frau Sommermatter auf dem Gewissen? Na, wer wohl? Ullmann. Er will uns alle vergiften. Er trägt ständig einen übelriechenden Teebeutel um den Hals. Angeblich ein Talisman. In Wahrheit aber kriege ich immer Atemnot, wenn ich Ullmann begegne. Dieser Teebeutel strömt ein Gift aus, gegen das Ullmann immun ist. Alle anderen aber nicht. Ich war wieder einmal mitten unter Irren gelandet. Fehlte bloß noch ein stadtbekannter Polizist. Er fehlte genau eine halbe Stunde. Als ich in der Waschküche nach meiner Klientin Ausschau hielt, trafen meine Augen auf ein entsetzliches Wesen vom Planeten Beamtikus. Frau Grichting hat uns darüber informiert, dass sie einen Privatdetektiv angeheuert hat, um den angeblichen Mord an Frau Sommermatter aufzuklären. Kein Wunder ist sie bei Ihnen gelandet, Maloney. Die Polizei kümmert sich nur um Mordopfer, wenn diese vor ihrem Ableben ein Formular ausfüllen. Wenn Sie schon mal hier sind, Maloney, könnten Sie sich ein wenig nützlich machen. Legen Sie sich neben die Waschmaschine, damit ich mir ein Bild machen kann. Ich weigerte mich. Der Polizist nahm ein Messband, mit dem er die Distanz zwischen Waschmaschine und Spülbecken ausmaß. Ein übler Geruch füllte die Waschküche. Ich suchte nach dem Geruchsverursacher, doch dieser näherte sich uns ganz von alleine. Er hieß Ullmann und sein Teebeutel stank entsetzlich. Ich glaube, Sie sind hier falsch. Das ist keine Dusche. Na, hören Sie mal, ich wohne in diesem Haus. Wer aber sind Sie? Neuer Mieter? Mein Name ist Maloney und dieser Herr hier wurde bei der städtischen Müllabfuhr suspendiert und arbeitet jetzt in der Mordkommission. Es wird doch langsam Zeit, dass in diesem Haus jemand für Ordnung sorgt. Wieso? Stinkt es hier überall so wie an Ihrem Hals? Dieser Teebeutel stinkt nicht. Er riecht nur ungewöhnlich. Ich habe ihn mit einer speziellen Tinktur behandelt. Dadurch verbindet sich der Tee mit anderen gesunden Substanzen. Mit diesem Teebeutel werde ich 120 Jahre alt. Weil der Tod sich nicht in ihre Nähe getraut. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Frau Sommermatter? Ich pflege keine wie auch immer gearteten Verhältnisse zu meinen Nachbarn. Die Menschen in diesem Haus haben allesamt eine negative Ausstrahlung. Vielleicht ist Frau Sommermatter an dieser negativen Ausstrahlung gestorben. Frau Sommermatter wurde ermordet. Ich habe Beweise. Hat Ihr Teebeutel den Mord beobachtet? Ich habe Fotos geknipst. Das ist Behinderung der Justiz, der Polizei und der Steuerzahler. Sie haben Beweismittel zurückgehalten. Ich verhafte Sie wegen Zurückhaltung auf der Stelle. Moment mal. Ich habe die Fotos den Beamten gezeigt, aber man hat sie ignoriert. Was ist denn Schönes auf den Fotos zu sehen? Frau Grichting, man kann deutlich sehen, wie sie Abfälle in den Container wirft, ohne den dafür vorgesehenen gebührenpflichtigen Sack zu benutzen. Und das ist alles? Wer so etwas tut, ist auch zu einem Mord fähig. Und wer so stinkt wie Sie, sollte zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Nicht unter 10 Jahren, bis der Gestank verdampft ist. Also, verdampfen Sie endlich! Er wies Ullmann die Tür. Ich ging ebenfalls und spazierte durch menschenleere, verschneite Straßen, bis ich eine gemütliche Kneipe fand, in der man riesige Steaks servierte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die lieben Nachbarn. Zweiter Teil. Was bisher geschah. In der Waschküche eines Mietshauses wurde Frau Summermatter tot aufgefunden. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus, doch eine Nachbarin von Frau Summermatter glaubt an einen Mord und beauftragt Maloney, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Im Haus beschuldigt jeder jeden und alle Mietparteien sind miteinander verkracht. Maloney unterhält sich mit den lieben Nachbarn und hat schon bald mehrere Motive und Tatverdächtige, da die Hausbewohner nicht mit Anschuldigungen geizen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die verschiedenen Motive genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich besuchte Herrn Perren, der mich mitten in der Nacht angerufen hatte und einen Giftgasanschlag meldete. Das Gas kann man nicht riechen, das ist heimtückisch. Und wo versteckt sich Saddam Hussein? Im Badezimmer. Das Gas wird von Ullmann in meine Wohnung gepumpt. Er pumpt das Gas vom 2. in den 3. Stock. Es kommt durch die Ritzen. Und was sagt Frau Rickenbach dazu? Kommt das Gas bei ihr auch durch die Ritzen? Die steckt mit Ullmann unter einer Decke. Sie macht mich psychisch fertig, indem sie nachts an meiner Wohnungstüre klingelt oder leise an die Tür klopft. Dieses Klopfen schleicht sich in meine Träume und ich erwache mit Kopfschmerzen und bin unfähig zu arbeiten. Was sind Sie von Beruf? Ich beziehe eine Invalidenrente. Ja, so weit haben das meine Nachbarn schon gebracht. Und weshalb ziehen Sie nicht in eine andere Wohnung? Weshalb sollte ich ausziehen? Damit Ullmann triumphieren kann? Ich werde ausharren, bis dieser Kerl überführt wird. Reden Sie mit Frau Rickenbach. Sie wird sich verraten. Es ist 3 Uhr morgens. Na und? Sie klingelt manchmal um 4 an meiner Tür. Ich klingelte bei der Nachbarin und tatsächlich öffnete mir Frau Rickenbach. Sie sah in ihrem dünnen Schlafanzug ausgesprochen lecker aus. Als ich ihr meinen Beruf verriet, lockte sie mich umgehend in ihr Schlafzimmer und zeigte auf das breite Bett. Ich lächelte. Fangen Sie beim Bett an, danach können Sie im Schrank weitermachen. Und Sie schauen nur zu? Ich habe schon überall gesucht. Ich soll noch etwas suchen? Ja, was glauben Sie denn? Perrin beobachtet mich. Das ist ein Spanner. Ich bin sicher, dass er in meinem Schlafzimmer eine Kamera eingebaut hat. Ich finde sie aber nicht. Die Dinger sind heute so klein. Sie als Detektiv haben Erfahrung in solchen Sachen. Und wer bezahlt meine Umtriebe? Ich kann mit Ihnen eine Reinkarnationstherapie machen. Da bin ich richtig gut. Sie könnten gratis herausfinden, wer Sie in einem früheren Leben waren. Danke, danke, aber mir wäre es lieber, wenn ich endlich herausfinden würde, wer ich im jetzigen Leben bin und weshalb ich mir so etwas wie das hier antue. Ach, dann lassen Sie es bleiben. Also gut, gut, ich schaue mich ein wenig um. Im Schrank? Das wäre raffiniert. Eine Kamera, die in der Schranktür eingebaut ist. In diesem Schrank liegt eine Leiche. Wie bitte? Ein Mann. Er liegt zusammengekrümmt auf ihren Schuhen. Oje, den habe ich völlig vergessen. Er ist noch warm, hat auch noch leichten Pulsschlag. Er liegt erst seit gestern im Schrank. Wir hatten das so abgemacht. Er sollte sich im Schrank verstecken, bis ich nach Hause komme und dann über mich herfallen. Ein Spiel. Leider wurde ich aufgehalten und habe gestern Nacht auswärts übernachtet. Und der arme Kerl hat im Schrank gepennt. Ich werde ihn wiederbeleben. Da bin ich richtig gut. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich werde mich für ein künftiges Leben als Meerschweinchen bewerben. Mein Beruf wird mir langsam zu anstrengend. Sie bückte sich und schlug dem jungen Mann ziemlich unzimperlich auf die Wangen. Er begann nach Luft zu japsen und um sich zu schlagen. Ich erinnerte mich an einen Fall, in dem ich mich selber in einen Schrank gesperrt hatte. Die Beklemmung auf meiner Brust wich erst, als ich in meinem Büro einen dreifachen Whisky gekippt hatte. Ich wollte mich gerade unter meinen Schreibtisch legen, als ich einen Anruf meiner Klientin erhielt. Einer ihrer Nachbarn war tot aufgefunden worden. Das ist entsetzlich. Wer rechnet schon mit so etwas? Wer hat die Leiche gefunden? Seine Tochter. Sie hatte keinen Kontakt mehr zu ihm. Sie hatte einen Albtraum und hielt es nicht mehr aus. Sie wollte nach dem Rechten sehen und da fand sie ihn. Mitten in der Nacht? Vor einer Stunde. Die Frau ist zusammengebrochen. Kein Wunder bei diesem Anblick. Wer ist der Tote? Perren oder Ullmann? Herr Tschumi. Kenn ich nicht. Er lebte sehr zurückgezogen. Sie holte ein Taschentuch hervor und tupfte sich die Augenwinkel, obwohl ich darin keine Träne erkennen konnte. Zusammen mit dem Polizisten betrat ich die Dachwohnung. Auf dem Sofa saß ein Skelett. In der rechten Hand hielt es eine Bierflasche. Der Mann sitzt wahrscheinlich seit über einem Jahr tot auf dem Sofa. Die Miete und die anderen Rechnungen wurden automatisch überwiesen und niemand fällt etwas auf. Ein bisschen seltsam, dass in diesem Haus ganz oben und ganz unten ständig Leichen gefunden werden. Dieser Mann starb eines natürlichen Todes. Die Wohnung war von innen abgeschlossen. Der Schlüssel steckte zwar nicht, aber außer dem Toten hatte nur seine Tochter einen Schlüssel. Vielleicht hatte die Tochter neben dem Schlüssel auch ein Motiv. Wir überprüfen das, Maloney. Es spricht allerdings nichts für einen Mord. Sie können beruhigt schlafen gehen, Maloney. Oder sparen Sie Heizkosten und übernachten in fremden Treppenhäusern. Ich stapfte durch die Kälte und wurde von einem älteren Mann gegrüßt, der mir entgegenkam und wesentlich wärmer angezogen war. Er erzählte mir vom kommenden Weltuntergang, der durch viel Schnee angekündigt würde. Ich nickte und ging schweigend weiter. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die lieben Nachbarn. Zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die lieben Nachbarn. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? In der Waschküche eines Mietshauses wird eine Frau tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, die lieben Nachbarn beschuldigen sich jedoch gegenseitig des Mordes. Jeder misstraut jedem und Maloney wird ein Verdacht nach dem anderen aufgetischt. Schließlich wird in dem Haus erneut eine Leiche gefunden. In der Dachwohnung sitzt auf dem Sofa ein Skelett. Der Mann wurde von niemandem vermisst und starb vermutlich vor über einem Jahr eines natürlichen Todes. Am Vormittag trafen sich die Nachbarn in der Waschküche und überschütteten sich gegenseitig mit Vorwürfen. Es fehlte einzig Frau Rickenbach, die sich vermutlich mit ihrem wiederbelebten Freund vergnügte. Verhaften Sie endlich Herrn Perren! Er ist ein Massenmörder! Der Mann in der Dachwohnung starb eines natürlichen Todes. Natürlich, wenn ich das nur schon höre! Wahrscheinlich hat ihn Ullmann umgebracht. Vielleicht hat er ihm einen Teebeutel vor die Wohnungstüre gelegt. Werden Sie nicht unverschämt. Frau Grechting ist die Mörderin. Ich habe Beweise. Sie hat Altkleider gestohlen, die ich für karitative Zwecke vor das Haus gestellt hatte. Ich habe die Kleider verbrannt, weil sie entsetzlich stanken. Vielleicht sollten wir alle Hausbewohner in verschiedene Kliniken einweisen lassen. Das geht nicht, Maloney. Für einen fürsorglichen Freiheitsentzug benötigen wir deutlichere Indizien einer Geisteskrankheit. Sehen Sie diesen Mann an. Und vor allem riechen Sie diesen Mann. Wenn das keine Anzeichen für eine Geisteskrankheit sind. Ich werde in 50 Jahren lächelnd an Ihrem Grab stehen und die Wissenschaft wird mich feiern. Ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte nicht mehr länger mit einem Massenmörder im selben Raum stehen. Sie bleiben hier. Im Namen des phosphatfreien Waschpulvers. Sie sind alle vorläufig festgenommen. Das geht nicht. Ich will einen Anwalt sprechen. Ich glaube, er blufft nur. In Tat und Wahrheit wird er uns alle gleich erschießen. Es reicht, Maloney. Alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Dieses Haus wird ab sofort unter Quarantäne gestellt. Ist Mord etwa ansteckend? Nein, aber tödlich. Genau, Maloney. Keiner kommt ihr Leben raus. Sehen Sie sich die bleichen Gesichter an, Maloney. Das ist meine natürliche Autorität. Die wirkt immer. Es dauerte nicht einmal eine Minute, bis seine natürliche Autorität im allgemeinen Geschrei unterging. Ich zog mich diskret zurück und landete im Schlafzimmer von Frau Rickenbach. Sie zeigte zur Wand. Jetzt habe ich ihn. Haben Sie Ihren Freund an die Wand genagelt? Da hat es ein Loch. Ihr Freund ist entkommen? Dieses Schwein. Er beobachtet mich. Er hat ein Loch gebohrt. Diese Wand trennt Ihr Schlafzimmer von der Nachbarswohnung? Genau. Perrin beobachtet mich. Weshalb haben Sie das Loch erst jetzt bemerkt? Bis gestern hing dort ein Poster. Ich habe es weggeworfen. Moment mal. Wenn da ein Poster hing, kann er Sie gar nicht beobachtet haben. Mit moderner Technik ist alles möglich. Ich habe einen Film gesehen, da wurden die Leute aus einem Satelliten bespitzelt. Durch die Mauern der Häuser hindurch. War das ein Trickfilm? Sorgen Sie endlich dafür, dass Perrin überführt wird. Sie ging zu einer Nachttischschublade und entnahm diese einen Hunderter. Nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, steckte ich ihn zu den beiden anderen, die mir Frau Grichting vermacht hatte. Ich wartete im Treppenhaus, bis Perrin hochkam. In seiner Wohnung gab er schließlich alles zu. Ja, ich habe das Loch gebohrt. Um Frau Rickenbach nackt zu sehen? Nein. Ich wollte lediglich Geld sparen. Haben Sie Wärme aus der Nachbarswohnung abgezapft? Nein, ich habe mir die Tagesschau angehört. Frau Rickenbach hat einen Fernseher im Schlafzimmer. Ich hatte keine Lust, nur für die Tagesschau einen Apparat zu kaufen. Früher hielt man ein Trinkglas gegen die Wand, um bei den Nachbarn zu lauschen. Ich besitze keine Trinkgläser. Ich trinke aus Kostengründen direkt vom Wasserhahn. Und die Vögel müssen auch zum Wasserhahn fliegen. Die Vögel gehören meiner Schwester. Sie bezahlt dafür, dass ich die Vögel füttere, während sie in den Ferien ist. Sie ist eingeschneit in den Bergen. Ich bin kein Unmensch, bloß ein wenig sparsam. Haben Sie Frau Summermatter aus Spargründen umgebracht? Ich bringe niemanden um. Die anderen Menschen sind mir egal. Ich bin längst auf einer anderen Bewusstseinsebene angelangt. Aber ich zeige das niemandem. Sonst schlägt mir neidend gegen. Ich flüchtete in mein Büro. Die Schneehügel wuchsen weiter und verzweifelte Menschen schaufelten ihre Autos frei. In meinem Büro roch es seltsam. Genau genommen stank es bestialisch. Als ich mich umsah, entdeckte ich einen Beamten, der im Treppenhaus stand und stank. Kommt Ihnen der Geruch bekannt vor, Maloney? Sind Sie jetzt auch zu den Teebeutelfetischisten übergelaufen? Möchten Sie der älteste Beamte der Stadt werden? Üble Sache, Maloney. Dieser Teebeutel wurde in unserer Advokaten-Asservatenkammer gefunden. Nette Sachen findet man immer bei der Polizei. Der Beutel wurde in der Waschküche sichergestellt, damals als der Tod von Frau Summermatter gemeldet wurde. Und weshalb kommen Sie damit zu mir? Der Beamte, der den Beutel fand, maß ihm keine Bedeutung zu. Bei uns wird aber nichts weggeschmissen. Als ich in der Polizeikantine scherzhaft von dem Mann mit dem stinkenden Teebeutel erzählte, sprang der besagte Beamte auf und erzählte mir von dem Fundstück. Was sagen Sie nun, Maloney? Ich sagte gar nichts, hielt mir dafür die Nase zu. Der Polizist steckte den Teebeutel in einen Plastikbeutel, der sich luftdicht verschließen ließ. Gemeinsam fuhren wir zu den lieben Nachbarn. Herr Ullmann war sinnigerweise gerade damit beschäftigt, in der Waschküche stinkende Unterwäsche zu waschen. Die Normalität muss langsam wieder einkehren. Wir Nachbarn hassen uns, aber der Tod darf nicht zu unserem Begleiter werden. Das wird er auch nicht, aber Ihr Anwalt wird schon bald zu Ihrem Begleiter. Wir haben uns erkundigt, Herr Ullmann. Sie betreiben via Internet einen lukrativen Handel mit stinkenden Teebeuteln. Von etwas muss der Mensch schließlich leben. Vor allem, wenn er noch so viele Jahre vor sich hat wie ich. Vielleicht müsste man in Ihrem Fall lebenslänglich amerikanisch definieren. 2 × 90 Jahre oder etwas in der Richtung. Ich gehe davon aus, dass der Mensch maximal 150 Jahre alt werden kann, wenn er diesen Teebeutel Tag und Nacht auf sich trägt. 150 einsame Jahre. Wenn alle einen Beutel tragen, fällt der Geruch nicht mehr auf. Als Frau Summermatters Tod untersucht wurde, stellte die Spurensicherung einen dieser Teebeutel sicher. Na, und? Ich verliere ab und zu einen Beutel. Verlieren Sie auch ab und zu die Kontrolle? Sie können mir nichts nachweisen. Nichts. Das ist nicht so wichtig, Herr Ullmann. Unser wissenschaftlicher Dienst wird eine Chemikalie zusammenmixen, die so extrem stinkt, dass Ihnen ganz von allein ein Geständnis aus der Nase tropfen wird. Doch Ullmann gestand nicht. Vor Gericht versuchte er, seine Teebeutelkur zu propagieren. Als er dafür Gelächter erntete, brach er heulend zusammen und gestand, Frau Summermatter im Streit geschlagen zu haben. Er hatte vergeblich versucht, die leblos am Boden liegende Frau mit seinem Teebeutel wiederzubeleben. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die lieben Nachbarn, 3. und letzter Teil.